Weise, schwindet hin, was bald und droht, schwindet Hoffen, Hassen, Lieben, und ist nichts in sich geblieben, als der letzte dunkle Punkt, als der letzte dunkle Punkt. Schwindet hin, was bald und droht, schwindet Hoffen, Hassen, Leben, und ist nichts in sich geblieben, als der letzte dunkle Punkt, als der letzte dunkle Punkt.